Abschnitt 14 aus Armadale, dritter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Siebentes Kapitel, Teil 2. Armadales Name erinnert mich an Armadales Freund. Aus diesem Revier droht mir größere Gefahr und, was noch schlimmer, ich fühle mich vor der Hand gegen Mr. Midwinter nicht halb so gut gewaffnet wie gegen Mrs. Milroy. An diesem Menschen ist alles mehr oder minder geheimnisvoll, was mir zuvörderst schon nicht gefällt. Wie kommt er dazu, der Vertraute des Somersetshire Pfarrers zu sein? Wie viel hat dieser Pastor ihm mitgeteilt? Wie kam es, dass er bei unserer Begegnung im Park so fest davon überzeugt war, ich sei nicht die Miss Gwilt, die sein Freund suche? Ich habe keinen Schatten von Antwort auf diese drei Fragen. Nicht einmal entdecken kann ich, wer er ist und wie er und der junge Armadale zuerst miteinander bekannt wurden. Ich hasse ihn. Nein, das tue ich nicht. Ich möchte nur ins Klare über ihn kommen. Er ist sehr jung, klein und schlank, dunkel und gewandt und hat glänzende schwarze Augen, die deutlich zu mir sagen, wir gehören einem Manne an, der Verstand und seinen eigenen Willen besitzt. Einem Manne, der nicht immer zum Gefolge eines Narren auf einem großen Landsitze gehört hat. Ja, ich bin fest überzeugt, dass Mr. Midwinter, so jung er noch ist, bereits etwas getan oder etwas gelitten hat, und ich möchte, ich weiß nicht was, darum geben zu erfahren, was dies war. Nimm's mir nicht übel, dass ich ihm so viel Platz in meinem Briefe widme. Sein Einfluss auf den jungen Armadale ist groß genug, um sich mir als ein sehr unbequemes Hindernis in den Weg zu stellen, wenn ich mir nicht von vornherein seine gute Meinung sichern kann. Nun, und was hindert dich daran, dir seine gute Meinung zu sichern, wirst du fragen? Ich fürchte sehr, Mutter Oldershaw, dass ich derselben bereits in einer Weise teilhaftig geworden bin, auf die ich gar nicht gerechnet habe. Ich fürchte sehr, der Mann ist schon in mich verliebt. Du brauchst nicht den Kopf zu schütteln und zu sagen, das sieht deiner Eitelkeit ähnlich. Nach den Ängsten, die ich durchgemacht habe, bleibt mir keine Eitelkeit mehr und ein Mann, der mich bewundert, ist ein Mann, der mich schaudern macht. Es gab eine Zeit, das gebe ich zu, bah, was schreibe ich da? Empfindsamkeit, so wahr ich lebe, Empfindsamkeit an dich. Lache nur, meine Liebe. Ich meinerseits lache weder noch weine ich. Ich schneide meine Feder und fahre in meinem, wie nennen die Männer es gleich, in meinem Berichte fort. Das Einzige, was sich der Untersuchung verlohnt, ist die Frage, ob ich in meiner Annahme hinsichtlich des Eindrucks, den ich auf ihn gemacht, recht habe. Lass sehen, ich bin viermal in seiner Gesellschaft gewesen, das erste Mal im Garten des Majors, wo wir einander unerwartet gerade gegenüberstanden. Er stand da und sah mich an, als wäre er versteinert und ohne ein Wort zu sprechen. Die Wirkung meines hässlichen roten Haares vielleicht? Ganz wahrscheinlich schreiben wir es meinem Haar zu. Das zweite Mal, als wir in den Gartenanlagen von Thorpe Ambrose spazierten, wo der junge Armadale auf der einen und meine Schülerin in mürrischer Laune auf der anderen Seite von mir ging. Mr. Midwinter gesellte sich zu uns, wiewohl er auf dem Administrationsbüro beschäftigt war und diese Arbeit sonst niemals vernachlässigt. Trägheit vielleicht? Oder eine Zuneigung für Miss Milroy? Kann's nicht sagen. Schreiben wir es Miss Milroy zu, wenn du willst. Ich weiß bloß, dass er niemanden ansah als mich. Das dritte Mal bei unserer Privatunterredung im Park, von der ich dir bereits erzählt habe. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Mann bei einer delikaten Frage an ein Weib so bewegt gesehen. Doch dies mochte bloße Verlegenheit sein, und dass er, nachdem wir uns getrennt hatten, fortwährend noch zurückblickte, mochte nur geschehen, um die Aussicht zu genießen. Messen wir es der Aussicht bei, auf jeden Fall der Aussicht. Das vierte Mal war heute Abend bei der kleinen Gesellschaft. Ich musste spielen, und da das Piano gut war, spielte ich so gut, wie ich überhaupt konnte. Die ganze Gesellschaft drängte sich um mich herum und sagte mir Schmeicheleien. Meine reizende Schülerin brachte ihr Kompliment mit dem Gesichte einer Katze vor, wenn sie im Begriff ist zu kratzen, außer Mr. Midwinter. Er wartete, bis der Augenblick des Fortgehens kam, und dann wusste er, mich einen Augenblick allein im Hausflur zu treffen. Er hatte gerade Zeit, meine Hände zu fassen und zwei Worte zu sagen. Soll ich dir beschreiben, wie er meine Hände fasste und wie seine Stimme klang, als er sprach? Ganz unnötig. Du hast mir stets gesagt, dass der verstorbene Mr. Aldershaw dich vergötterte. Rufe dir eben die Art und Weise ins Gedächtnis zurück, in der er zum ersten Male deine Hand nahm und dir ein paar heimliche Worte ins Ohr flüsterte. Welchem Umstande schriebst du damals sein Benehmen zu? Wenn du im Laufe des Abends Klavier gespielt hattest, dann ohne Zweifel der Musik. Ja, du magst dich darauf verlassen, das Unglück ist geschehen. Dieser Mensch ist kein schwindelköpfiger Narr, der seine Herzensneigungen so schnell wechselt wie seine Kleider. Das Feuer, das in jenen großen schwarzen Augen brennt, ist kein Flackerfeuer, welches ein Weib, das es entzündet, so leicht wieder auszulöschen vermag. Ich möchte dich nicht entmutigen, ich sage auch nicht, dass die Chancen gegen uns sind. Aber auf der einen Seite von Mrs. Milroy und auf der anderen Seite von Mr. Midwinter bedroht, laufe ich die schlimmste aller Gefahren, die Zeit zu verlieren. Bereits hat der junge arme Dale so gut wie ein solcher Tölpel es eben versteht auf ein heimliches Rendezvous angespielt. Miss Milroys Augen sind scharf und die der Wärterin noch schärfer. Und ich werde meine Stelle verlieren, wenn die eine oder die andere dahinter kommt. Einerlei, ich muss die Chance ergreifen und ihm die heimliche Zusammenkunft gestatten. Lass mich ihn nur beiseite haben, lass mich nur den spionierenden Blicken der Weiber entwischen und, wenn sein Freund nicht dazwischen tritt, will ich einstehen für den Erfolg. Inzwischen habe ich dir noch sonst etwas mitzuteilen? Sind uns noch andere Leute in Thorpe Ambrose im Wege? Keine Seele. Von den Gutsnachbarn macht hier niemand Besuch, denn der junge Armadale steht glücklicherweise in schlechtem Geruch bei der Nachbarschaft. Weder schöne, vornehme Damen noch Leute von Bedeutung kommen zu ihm, die wider seine Aufmerksamkeiten gegen eine Gouvernante protestieren würden. Die einzigen Gäste, die er heute Abend für seine Gesellschaft hatte auftreiben können, waren der Advokat mit seiner Familie, aus dessen Gattin, einem Sohne und zwei Töchtern bestehend, und eine taube alte Frau mit ihrem Sohne, lauter völlig unbedeutende Leute und alle demütig gehorsame Diener des dummen jungen Squires. Da ich von demütig gehorsamen Dienern rede, fällt mir noch eine Persönlichkeit ein, die hier im Administrationsbüro angestellt ist, ein jämmerlicher, schäbiger, zerrütteter alter Mann namens Bashwood. Er ist mir völlig fremd und ich bin offenbar für ihn ebenfalls eine Fremde, denn er hat das Stubenmädchen im Parkhäuschen gefragt, wer ich sei. Ich mache mir selbst kein großes Kompliment, wenn ich es bekenne, aber es ist darum nicht minder wahr, dass ich auf dieses schwache alte Geschöpf, als es mich zum ersten Male sah, den erstaunlichsten Eindruck gemacht habe. Er wechselte 10-mal die Farbe und stand zitternd da und starrte mich an, als läge etwas ganz Entsetzliches in meinem Gesichte. Für den Moment war ich ganz erschrocken, denn von all den Männern, die mich in meinem Leben angesehen haben, hat mich noch keiner der Gestalt angestiert. Hast du je die Riesenschlange im Tiergarten füttern sehen? Man bringt ein lebendiges Kaninchen in den Käfig und die beiden Tiere sehen einander einen Augenblick an. Ich versichere dir, dass mich Mr. Bashwood an das Kaninchen erinnerte. Warum erwähne ich dieses Umstandes? Ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich zu lange geschrieben und mein Kopf beginnt schwach zu werden. Vielleicht frappiert mich Mr. Bashwoods Art und Weise der Bewunderung durch ihre Neuheit. Lächerlich. Ich rege mich auf und beunruhige dich um nichts. Oh, welch einen langen, langweiligen Brief ich geschrieben habe und wie klar die Sterne durchs Fenster auf mich herabschauen und wie schauerlich stille die Nacht ist. Schicke mir noch etwas von den bewussten Schlaftropfen und schreibe mir einen deiner schönen, boshaften, amüsanten Briefe. Du sollst wieder von mir hören, sobald ich ein wenig besser weiß, wie alles ablaufen wird. Gute Nacht und bewahre in deinem steinernen alten Herzen einen Winkel für L.G. Von Mrs. Aldershaw an Miss Gwilt. Diana Street, Pimlico, Montag. Meine liebe Lydia, Ich bin durchaus nicht in der Gemütsverfassung, um dir einen amüsanten Brief zu schreiben. Deine Mitteilungen sind sehr entmutigender Natur und dein leichtsinniger Ton ängstigt mich förmlich. Bedenke doch das Geld, das ich dir bereits vorgeschossen und die Interessen, die für uns beide auf dem Spiele stehen. Was du immer sein magst, ums Himmels Willen sei wenigstens nicht leichtsinnig. Was kann ich tun? Ich frage mich als Geschäftsfrau, was kann ich tun, dich zu fördern? Ich kann dir keinen Rat geben, denn ich bin nicht an Ort und Stelle und weiß nicht, wie die Verhältnisse sich vielleicht von einem Tage zum anderen verändern. In der Lage, in der wir uns jetzt befinden, kann ich nur in einer Weise nützlich sein. Ich kann ein neues Hindernis entdecken, das dich bedroht, und glaube, dass ich es aus dem Wege zu räumen imstande sein werde. Du sagst sehr wahr, es habe noch nie eine Aussicht ohne eine hässliche Stelle darin gegeben und in der deinigen befinden sich zwei solcher hässlicher Flecken. Meine Liebste, es dürften wohl drei darin sein, wenn ich mich nicht ins Mittel lege und der dritte Fleck wird Brock heißen. Ist es möglich, dass du des Pfarrers erwähnen kannst, wie du es tust, ohne einzusehen, dass die Fortschritte, die du bei dem jungen Armedale machst, früher oder später durch den Freund des jungen Armedale an den Geistlichen berichtet werden müssen? Ja, jetzt, da ich daran denke, sehe ich, dass du doppelt in der Gewalt des Pfarrers bist. Irgendein neuer Verdacht kann ihn binnen 24 Stunden selbst nach eurer Gegend bringen und du bist der Gefahr ausgesetzt, dass er, so wie er hört, der Squire stehe im Begriff, sich mit der Gouvernante eines Nachbarn zu kompromittieren, sich sofort hindernd dazwischen stellt. Wenn ich sonst nichts tun kann, so kann ich wenigstens die Gefahr von dir fernhalten. Und, oh Lydia, mit welcher Freude werde ich dabei alles aufbieten, nachdem mich der alte Bursche so schmachvoll gekränkt hat, als ich ihm auf der Straße jene Jammergeschichte erzählte. Wahrhaftig, ich zittere vor Vergnügen, wenn ich daran denke, wie ich Mr. Brock zum Narren halten werde. Und wie soll das geschehen? Ei, genauso, wie wir es schon einmal vollbracht haben. Er hat Miss Gwilt oder vielmehr mein Stubenmädchen verloren, nicht wahr? Sehr wohl. Er soll sie, wo er auch immer sein mag, in bequemer Nähe wiederfinden. Solange sie an dem Orte bleibt, wird auch er dort bleiben und da wir wissen, dass sie nicht zu Thorpe Ambrose ist, so bist du dort vor ihm sicher. Der Verdacht des alten Herrn hat uns bis jetzt erstaunlich viel Ungelegenheit bereitet. Lass uns denselben wenigstens nutzbringend ausbeuten. Durch seinen Argwohn wollen wir ihn an die Schürzenbänder meines Mädchens binden. Sehr erquicklich, eine ganz moralische Vergeltung, nicht wahr? Der einzige Beistand, um den ich dich behelligen muss, ist derart, dass du mir ihn leicht wirst leisten können. Suche von Mr. Midwinters zu erfahren, wo sich der Pfarrer gegenwärtig aufhält und benachrichtige mich davon mit umgehender Post. Ist er noch in London, so will ich meinem Mädchen bei der Mystifikation persönlich behilflich sein. Ist er irgendwo anders, so will ich sie ihm nachschicken in Begleitung einer Person, auf die ich unbedingtes Vertrauen setzen kann. Die Schlaftropfen sollst du morgen erhalten. Inzwischen wiederhole ich schließlich das, was ich im Eingange sagte. Keinen Leichtsinn. Gib dich nicht poetischen Empfindungen hin, gucke nicht nach den Sternen und schwatze nicht von der schauerlichen Stille der Nacht. Es gibt ja Leute auf der Sternwarte, welche dafür bezahlt werden, dass sie die Sterne für dich betrachten. Überlasse es ihnen. Und was die Nacht betrifft, so mache damit, was die Vorsehung dich mit der Nacht machen hieß, indem sie dich mit Augenlidern versah. Schlafe. Von Herzen die deine Maria Oldershaw. Von seiner Ehrwürden Decimus Brock an Osias Midwinter. Pfarrhaus Bascombe, Somerset, Donnerstag, den 3. Juli. Mein lieber Midwinter, nur eine Zeile, ehe die Post abgeht, um sie aller Verantwortlichkeit in Thorpe Ambrose zu entheben und der Dame, die in Major Milroys Familie als Gouvernante lebt, meine Entschuldigungen zu machen. Die Miss Gwilt, oder sollte ich vielmehr sagen, das Frauenzimmer, welches sich diesen Namen gibt, ist zu meinem unaussprechlichen Erstaunen hier in meinem Pfarrsprengel ganz offen erschienen. Sie logiert im Gasthof und ist von einem plausibel aussehenden Manne begleitet, der für ihren Bruder gilt. Was dieses unverschämte Benehmen zu bedeuten hat, wenn es nicht etwa neue Schritte im Komplotte gegen Alan andeutet, die nach neuen Ratschlägen unternommen werden, geht natürlich über meine Entdeckungskraft. Meine Idee ist die, dass man die Unmöglichkeit eingesehen hat, bis zu Alan zu dringen, ohne mich oder sie als einen Stein des Anstoßes im Wege zu finden, und dass man aus der Not eine Tugend machen will, indem man offen versucht, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Der Mann sieht aus, als ob er jeder Unverschämtheit fähig wäre, und er sowohl als das Frauenzimmer hatten die Frechheit, mich zu grüßen, als ich ihnen vor einer halben Stunde im Dorfe begegnete. Sie haben bereits Erkundigungen über Alans Mutter eingezogen, hier, wo deren exemplarisches Leben all ihren Nachforschungen Trotz bieten wird. Wenn es nur auf Gelderpressungen als Preis für ihr Schweigen über das Verhalten der armen Mrs. Armadale zur Zeit ihrer Heirat auf Madeira abgesehen ist, so werden sie mich gerüstet finden. Ich habe mit dieser selben Post an meine Advokaten geschrieben und sie ersucht, mir einen geschickten Menschen zur Hilfe zu schicken, und er wird sich in irgendeiner Rolle, wie sie ihn unter den gegenwärtigen Verhältnissen als die sicherste erscheint, auf der Pfarrei einquartieren. In den nächsten Tagen sollen Sie erfahren, was sich weiter begeben hat. Stets aufrichtig der Ihre, Decimus Brock. Ende von Abschnitt 14. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 23. Oktober 2023.